Vor Gericht verantworten müssen sich 5 Manager und 7 Aufsichtsratsmitglieder der Berliner Bankgesellschaft. Darunter auch der einstige Vorstandsvorsitzende der Bankgesellschaftstochter Berlin-Hüb, Klaus-Rüdiger Landowski. Der war damals im Berliner Abgeordnetenhaus CDU-Fraktionschef und galt als einer der einflussreichsten Politiker im alten West-Berlin. Die Staatsanwaltschaft wirft den Bankern vor, Ende der 90er Jahre Immobilienfonds aufgelegt zu haben, die mit zu großen Risiken behaftet waren. Die Finanzprodukte trugen den Spitznamen rundum Sorglosfonds. Denn die Bankgesellschaft übernahm für die Anleger nicht nur die Verantwortung für die Vermietung der Immobilien, sie trug auch das Leerstandsrisiko und sicherte den Anlegern nach 25 Jahren eine Rücknahme zu, selbst wenn die Fonds wertlos geworden sein sollten. Die Staatsanwaltschaft ist aber der Auffassung, die Bankmanager hätten Ende der 90er Jahre wissen müssen, dass der Immobilienmarkt sich rückläufig entwickelt. Mit den Gewinngarantien für die Anleger hätten sie das Vermögen des Landes Berlin gefährdet und einen tatsächlichen Schaden in Höhe von 116 Millionen D-Mark verursacht. Dadurch hätten sie sich der Untreue schuldig gemacht. Für Heinz Wehling, den Ex-Vorstandsvorsitzenden der Berlin-Hüb, der heute das Gericht als Zuschauer besuchte, sind das absurde Vorwürfe. Dass es immer ein Abwägen ist zwischen Chance und Risiko. Und wenn Sie die Entwicklung bei den Banken heute erleben, sind die Dinge, die hier wahrscheinlich verhandelt werden, wirklich Peanuts. Es waren aber vor allem diese Fondsgeschäfte, die 2001 letztlich die Schieflage der Berliner Bankgesellschaft auslösten und das Land zwangen, das Unternehmen mit einer Milliardensumme zu retten. Doch eine strafrechtliche Haftung von Managern ist im deutschen Recht nicht vorgesehen. Als Vorwurf kommt deswegen nur der Straftatbestand der Untreue oder des Betruges in Frage. In gewisser Weise betrete das Berliner Landgericht mit der strafrechtlichen Aufarbeitung dieser Fondsgeschäfte deswegen juristisches Neuland, meint Jochen Esser, der finanzpolitische Sprecher der Bündnisgrünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Von daher wird das auch nicht einfach sein, die Banker, die hier auf der Anklagebank sitzen, inklusive Herrn Landowski, zu verurteilen. Aber es ist halt der Versuch unseres Rechtssystems, hier einen gewissen Trost für den Schaden, den die Stadt erlitten hat, herbeizuführen. Und das Ende ist ungewiss. Ob das Verhalten der Bankmanager tatsächlich strafrechtlich Bedeutung hat, ist nach Meinung von Juristen umstritten. Der Prozess wird am nächsten Montag fortgesetzt.